Ich komm nicht häufig vor, ich bin nicht oft zu sehen, doch bin ich überall, und dann wär's fatal. Ja, mein Herr Kommissar, dem geht es gar nicht gut, er ist hier so gerecht, es geht ihm wirklich schlecht. Unser Verhängnis doch dann kam. Thank you.

ein höhnisch Gröhlen. Doch wehe, Mensch, es würden öffnen ihre Pforten weit. Halt inne! Mach dich bereit. An dich den Geleit, der blutig